er dir was nütze. Ich finde, er steht dir gut. So gehört dann alles, was ich habe, dir und mir als milde Gabe. Alles, was hier fehlt, das kriegst du dann schon von mir. Das kriegst du dann schon von mir. Show me.